und Braun und Junken verführen das Mädchen von Ipanema spazieren und geht sie von beide, der sie sitzt ab. Ah. Wenn sie geht, ist sie eine Samba, die swingt so cool und wiegt so sachter, dass jeder, an dem sie vorbeigeht, sagt, oh. Nur ich verfolge sie misslich. Wie gesteh ich meine Liebe? Nimm sie mein Herz, wär ich glücklich. Doch jeden Tag geht vorbei sie ans Meer, schaut sie geradeaus nicht zu mir. Nee.